lass an mir dein treues Leben, so dich vom Himmel abgetrieben, ja nicht vergeblich sein. Entzünde du in Liebe meinen Geist, dass er sich nur nach dem, was himmlisch heißt, im Glauben lenke und deiner Liebe stets gedenke, stets gedenke.